1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, mit kleiner Verspätung melden wir uns. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr da seid. Wir haben heute wieder eine offene Runde, eine freie Themensendung. Also, wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, meldet euch 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. Und meine erste Anruferin heute Nacht heißt Brigitte und Brigitte ist 63 Jahre alt. Guten Morgen, Brigitte. Guten Morgen. Hallo, Brigitte. Um was geht's denn bei dir? Vor einem halben Jahr ist mein Mann gestorben. Ja. Ich habe nicht zu Hause gepflegt bis zum Schluss. Ist auch hier zu Hause gestorben. Ja. An was ist dein Mann gestorben? An Krebs. Ja. Es ist also jetzt diesen Monat, sind es 6 Jahre her, wurde Darmkrebs festgestellt. Das heißt, er hat sich 6 Jahre gequält. Ja, oder hat danach, gekämpft. Ein Jahr später hat er dann noch zusätzlich Prostatakrebs bekommen. Mhm. Aber mein Mann war sehr, sehr stark. Er hat sich auch nie anmerken lassen, wenn er Schmerzen hatte oder was. Ja. Nur zum Schluss war es also wirklich eine Katastrophe. Also zum Schluss war es wirklich ganz schlimm. Und ich kann diese Bilder, kriege ich nicht aus dem Kopf. Mhm. Kannst du mal etwas über seinen Zustand zum Schluss erzählen, was so schlimm war und wie schlimm es war? Ja, er hat so ganz zum Schluss hat er dann also sehr, sehr abgenommen. Mhm. Dann habe ich eine, wir sind Sonntags, hatten wir noch 35. Hochzeitstag. Mhm. Und dann sind wir noch zu seiner Schwester gefahren, nach Lünen. Mhm. Und ich merkte aber, dass es ihm überhaupt nicht gut ging. Und dann sind wir noch spazieren gegangen, Kaffee trinken gegangen, als wir nach Hause kamen. Sonst wollte der immer sofort Fußball gucken. Ich sag, ich mache dir schon mal Fußball an. Und dann ist er aber sofort ins Bett gegangen. Mhm. Und ist aufgestanden, geht auf Toilette und bricht im hohen Bogen. Und steht vor mir, die Tränen in den Augen. Sagt er, das wollte ich nicht. Mhm. Ich sag, was soll das? Ich sag, du würdest das Gleiche für mich ja auch machen. Mhm. Und dann habe ich das alles weggemacht. Dankeschön, dass du das alles sauber gemacht hast. Mhm. Ich sag, Manfred, ich sag... Diese Szene, die du gerade beschreibst, ja. wie lange war die vor seinem Tod? 4 Tage. 4 Tage? Nee, 5 Tage. Der ist samstags morgens gestorben. Mhm. Wusste ich aber genau, den Abend wusste ich, so das geht die Woche zu Ende. Das heißt, er hat aber bis relativ nah an seinen Tod heran sich noch bewegen können und gehen können. Ganz normal. Ganz normal. Der war so stark. Mhm. Der war wirklich sowas von stark. Der hat sich nie hängen lassen oder was. Der hat auch, der war letztes Jahr war der dann noch im Frühjahr noch in der Reha-Klinik. Ja. Da haben sie ihm dann gesagt, er soll jetzt zusätzlich zu seinem Hormonpflaster, zu seinem Morphiumpflaster, sollte er zusätzlich noch Morphium-Tabletten einnehmen. Mhm. Da hat er sich aber gegen gewehrt. Mhm. Also er war kein Pflegefall? Nein, außer die letzten Tage. Was ja auch schon ein Geschenk ist, dass er sich noch hat bis auf die letzten Tage noch so selbst bewegen, behelfen können. Ja. Ja. Ja. Die letzten Tage. Da bin ich auch ganz dankbar für. Ja, das glaube ich. Aber die letzten Tage war es dann schlimm. Ja, die letzten Tage waren wirklich die Hölle des Montags. Morgens, dann kam ich ins Schlafzimmer rein. Ich war schon aufgestanden, er hat das gar nicht mitgekriegt, hat noch geschlafen. Hm. Hab dann Frühstück gemacht. Ich sag, möchtest du frühstücken? Komm, auch nee, sagt er, ich habe keinen Hunger. Und dann habe ich ihn angefasst, er glühte förmlich. Hm. Ich sag, komm, ich messe dir mal Fieber. Hm. Und dann kam dann auch die Schwester von der Diakonie. Hm. Und da hatte der also schon 39 Fieber. Hm. Und das ging dann bis abends, war das knapp 40 Fieber. Hm. Und dann hat er dann Zäpfchen bekommen gegen das Fieber. Ja. Und wir haben Wadenwickel gemacht, alles noch. Was war für dich, Brigitte, in diesen letzten 4 Tagen das Schlimmste? Das Schlimmste war, er konnte nachher zum Schluss gar nicht mehr richtig sprechen. Mhm. Ich habe noch dafür gesorgt, weil er keinen Kontakt gehabt hat mit seinem Bruder, weil wir da so ein bisschen, ja, da war so ein bisschen Krach für Kleinigkeiten. Mhm. Und dann habe ich den angerufen, ich sagte, du wolltest doch mit deinem Bruder nochmal Kaffee trinken gehen. Mhm. Ich sage, aber das wird nichts mehr. Ich sag, der liegt im Sterben, der Manfred. Ja. Und dann... ist der Bruder denn noch gekommen? Ja, ja, er ist noch gekommen. Er ist an, sagt er, bist du morgen früh zu Hause? Ich sage, wenn du willst. Ich sage, ich gehe auch so lange raus, weil wir lagen eigentlich im Clinch. Ich habe denen nichts getan, aber... Also du und der Bruder lagt im Clinch? Ja. Ja, die mochten mich eigentlich nie, weil die immer gesehen haben, wir führen eine gute Ehe, wir haben eine wirklich gute Partnerschaft gehabt. Das war auch die große Liebe für mich. Ja. Und als der Bruder dann kam, war er dann alleine bei deinem sterbenden Mann? Nein. Nein. Ich bin also nie, er sagt, du brauchst nie abzuhauen. Und was hat er ist er ins Schlafzimmer gegangen, hat sich da ins Bett gesetzt, kam also nachher, kam er dann raus, liefen die Tränen das Gesicht runter. Hat da er, konnte mein Mann aber auch nicht mehr richtig sprechen. Ja. Hat er ihm denn noch etwas Bestimmtes gesagt? Ja, da bin ich nicht bei gewesen. Ich bin dann aus dem Schlafzimmer rausgegangen. Ich denke, lass die zweimal alleine. Ach so, dann doch. Da war er doch allein. Und also ist das noch bereinigt worden? Das ist ja auch etwas Gutes. Ja, dann habe ich noch dafür gesorgt, dass er seine Schwester aus Bochum auch noch sieht. Ich sage zu dem Bruder, ich sage, meinst du nicht, dass eure Schwester auch noch ein Recht darauf hat, ein Anrecht darauf hat, ihren Bruder noch mal leben zu sehen? Willst du das denn? Ich sage, ja, ich möchte das schon allein wegen Manfred. Ja, und dann haben wir das gemacht und dann ist er nach Bochum gefahren, hat die auch geholt. Und die war dann auch noch bei ihm? War auch noch da, aber sehr kalt. Ist da reingegangen. Die hat nicht mal versucht, mit ihm zu sprechen, aber es gar nichts. Man sagt ja immer, die verstehen das ja bis zum Schluss. Dein Mann ist dann bei euch zu Hause gestorben? Ja, das ist dann gegangen bis samstags morgens, genau um 3:45. Warst du da alleine mit ihm? Nein, da hatte ich meine Schwester hier. Ja. Und ich hatte zusätzlich, dann auch zweimal unseren Pastor hier aus der Gemeinde hier. Ist dein Mann nochmal zu Bewusstsein gekommen? Er hat mich mittwochs nachmittags, da war der... Das war entsetzlich. Der hat die Augen ganz weit aufgerissen und immer nur zur Decke geguckt oder an die Wand, als wenn er irgendwas gesucht hat. Und das war Mittwoch und wann ist er? Er ist Samstag gestorben. Ja, und dann bin ich ins Schlafzimmer, da habe ich mich wieder zu ihm gesetzt und dann sagt er zu mir, ich glaube, wir müssen Abschied nehmen. Da du hast mir den Abschied sehr leicht gemacht und es war eine schöne Zeit. Aber das sind ja schöne Worte, die er gesagt hat. Und er hat es da gemerkt, ne? Da wusste er jetzt. Der wusste, dass er gehen musste. Der wusste das auch vorher schon. Waren das seine dann auch wirklich letzten Worte in seinem Leben? Waren seine letzten Worte. Er hat nur noch gefragt, hast du den Wilfried angerufen, deinen Bruder? Ich sage, ja, du kannst es nicht lassen. Weil ich kann das nicht haben, wenn so Krach in der Familie ist. Das Ganze liegt jetzt ein halbes Jahr zurück. Ja, aber ich werde da nicht fertig mit. Ich komme nicht in die Gänge. Ich komme morgens nicht aus dem Bett. Eigentlich ist mir alles egal. Bist du sehr... Manchmal denke ich einfach, hoffentlich bist du auch bald da. Ich habe dich verstanden. Manchmal, manchmal denke ich einfach, hoffentlich bist du bald bei ihm. Bist du sehr ziemlich alleine so? Ja. Ja. Ja, wir haben keine Kinder. Genau, keine Kinder und Verwandte und Freunde nicht so nah. Ja, die sind alle weiter weg. Wo die sich ganz, ganz viel Sorge um mich machen. Das sind unsere Freunde. Wir haben 5 befreundete Pärchen aus Köln. Die kennen wir jetzt seit 17 Jahren. Aber die sind eben auch nicht immer da und können das auch nicht so auffangen. Ne? Nee, nee. Ja. Weißt du, Brigitte, ich will dir mal was sagen. Du hast mir erzählt, dass ihr eine glückliche Ehe hattet. Ja. Eine sehr schöne Zeit, viele Jahrzehnte. Ja, es war immer der eine für den anderen da. Genau, und 35 Jahre. Ja. Das ist natürlich ein, das ist dein Leben, ne? Ja. Kann man das sagen. Daher finde ich es erstmal jetzt auch verständlich, dass du noch sehr, sehr, sehr traurig bist. Nach einem halben Jahr. Ich finde, ich sag dir einfach mal so ein paar Sachen, die mir jetzt gerade so einfallen. Und ich finde schön in aller Traurigkeit, dass er dir das auch noch so gesagt hat zum Schluss. Ja, die Worte würde ich überhaupt nicht vergessen. Nein. Also, das ist schon... Jetzt hast du auf der Bettkante und das war ja nur noch nachher, zum Schluss war das, das war immer ein sportlich durchtrainierter Mann. Und das war ja nachher nur noch ein Hungerhaken. Aber ich glaube, innerhalb von 3 Wochen. Ja, wenn man so schwer erkrankt ist, baut das irgendwann ganz schnell ab. Ja, und dann Ich muss auch sagen, wir haben also eine ganz hervorragende ärztliche Betreuung gehabt. Mhm. Unser Hausarzt ist einfach spitze. Die sind zwei Internisten. Bist du kirchlich engagiert? Ja. Ja. Ich bin im Chor. Mhm. Also der Chor hat also auch auf der Trauerfeier gesungen. Ja, also da gibt es Verbindungen und auch Ansprechpartner. Im Moment schaffe ich es nicht, dahin zu gehen zum Chor. Also du bist im Moment sehr viel zu Hause. Ja. Und gräbst dich so richtig ein. Ja, und das ist das, was ist. Das ist das Problem. Das ist ein Problem, ich muss hier raus. Mhm. Sehe ich auch so. Dass du noch sehr angeschlagen bist und traurig, das ist völlig normal nach einem halben Jahr. Aber du darfst dich nicht komplett zurückziehen und eingraben. Da gehst du unter. Ja, das weiß ich. Und dass du so unglücklich bist, das würde dein Mann nicht wollen. Nein, bestimmt nicht. Ne? Das sagst du aber jetzt aus vollem Herzen, ne? Sofort. Ja. Nein, bestimmt nicht. Das würde der bestimmt nicht wollen. Hundertprozentig. Der würde wahrscheinlich sagen, Brigitte, unternimm was. Mach etwas, dass du einigermaßen zunächst mal wieder auf die Füße kommst. Ja. So. Ich habe ihm ja auch gesagt, wie er sich verabschiedet hat bei mir. Ich habe ihn in den Arm genommen und habe gesagt, mach dir um mich keine Sorgen. Ich komme schon alleine zurecht. Aber man weiß dann doch nicht, wie schwer das ist. Ja, aber das ist ja ein Wort. Wenn du ihm das versprochen hast, dann musst du dich jetzt auch darum bemühen. Ja. Das hast du ihm versprochen. Ja, ist richtig. So, Brigitte, wir werden dich jetzt gleich zurückrufen. Ja. Dann wirst du mit meiner Psychologin, der Sabine, sprechen. Ja. Sabine wird dir so einige Sachen geben, was man so an Trauerbewältigung machen kann, Trauergruppen, Trauertherapie. Da gibt es eine ganze Palette von Dingen, die man anstoßen kann. Ja. Damit, ich glaube ganz einfach, dass du von außen ein bisschen Hilfe brauchst, der dich etwas unterstützt in dieser Trauerarbeit. Ja, ja. So ja auch der Anruf hier, dass du jemanden erstmal angesprochen hast, jemanden fremden. Ja, vor allem mal einen Fremden, der überhaupt... Genau. Ganz keine genau. Ahnung hat von dem Ganzen, was jetzt hier so um mich herum passiert. Genau. Insofern war das schon ein sehr richtiger Schritt, hier angerufen zu haben, der sicher im Sinne deines Mannes auch war. Ja, ich hatte es schon ein paar Mal versucht, aber es ist immer schwierig durchzukommen. Ja, umso besser, dass es jetzt geklappt hat. Ja. So, wir machen uns jetzt für dich schlau und rufen dich gleich zurück. Ja. Das heißt, meine Psychologin Sabine ruft dich an. Ja. Und all das, was du jetzt anfängst in der nächsten Zeit, dafür wünsche ich dir sehr viel Kraft. Dass du traurig bist, das ist ganz normal. Ja, aber du musst nach vorne schauen. Du hast es deinem Mann versprochen. Mhm. Ne? Dankeschön für den Anruf. Sehr, sehr gerne, Brigitte. Und jetzt legst du auf und wir melden uns gleich. Deine Sendung ist einfach toll. Dankeschön, freut mich, dass du sagst. Ja. Liebe Brigitte, alles Gute und wir melden uns gleich. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. 0800 220 50 50, unsere Telefonnummer. Und die E-Mail-Adresse domian@wdr.de. Und hier ist Mohamed und der ist 26. Guten Morgen, Mohamed. Hi, Domian. Hi. Um was geht's bei dir? Bei mir geht's darum, ich bin jetzt letzte Woche Donnerstag erst aus dem Knast entlassen worden. Am Donnerstag? Letzte Woche. Ja. Und hab da 3,5 Jahre gesessen. Warum? Und wegen verschiedener Autodiebstähle und Einbruchsdiebstähle. Mhm. Zum ersten Mal gesessen? Ja, zum ersten Mal. Und das richtig. Und das auch richtig, meinst du? Hm? Leitung ist ein bisschen schlecht, deswegen frage ich nach. Ja, und das richtig halt. Mhm. Und 2007 dort zusammengeschlagen worden in einem Bau. Du bist im Bau zusammengeschlagen worden? Hm? Warum? Weil ich keine Lust hatte auf Mensch ärgere dich nicht spielen. Was heißt das? Auf das Spiel Mensch ärgere dich nicht? Ja, kein Witz. Und da hast du keinen Bock drauf und dann haben die anderen Jungs sich zusammengeschlagen? Genau. Hm. Wir waren dort zusammen auf einer 8-Mann-Zelle. Ja, 8-Mann. Mhm. Mhm. Das ist hier in Thüringen fast üblich. Jedenfalls in einem davon. Das ist ja auch krass, wenn 8 Leute immer zusammen in einer Zelle eingesperrt sind. Mhm. Wie haben alle auf dich eingeschlagen? Nee, nur 3. Da war dann noch ein Älterer dabei, der hätte eh nichts ausrichten können und der andere wurde gezwungen, sich bei die Notrufglocke zu stellen. Ja, ich habe es nicht verstanden. Der wurde gezwungen, sich wohin zu stellen? Vor so eine Notrufglocke, dass ich die nicht betätigen kann, dass mir keiner helfen könnte. Achso, also in jeder Zelle ist so eine Notrufglocke. Genau. Hm. Wie haben die dich denn zusammengeschlagen? Das fing an bei Schädelbrennung und Schürfwunden, Zerrungen am Halsstützgewebe, Brustkorbbrennung, Hüftbereichsbrennung, Oberhautverletzung, Kopfschmerzen, Oberschenkelbrennung, Schnittverletzungen am linken Oberarm. Haben die Wärter das mitbekommen? Die haben das mit Sicherheit mitbekommen, weil zwei Etagen tiefer sind sie auf Glocke gegangen und also auch auf diese Notrufglocke und haben zu einem Beamten gesagt, ja, geht da hoch, die machen da oben einen rum, holten hier runter, da geht's schon gut, aber nichts ist passiert. Mensch, die Leitung ist so schlecht, ich muss mich unheimlich anstrengen, dich zu verstehen. Also von unten und die Etage tiefer hat jemand alarmiert. Zwei Etagen tiefer. Ja, und die kamen dann hoch, die Wächter, oder wie? Nee, die sind nicht hochgekommen. Die sind nicht hochgekommen? Ja. Haben die es denn hinterher gesehen, dass du, also am nächsten Tag oder so, dass du verletzt warst? Am nächsten Tag, früh um 6. Und was ist denn daraus geworden? Naja, die sind zwar verurteilt worden von 18 Monaten bis 27 Monate. Ah ja. Mhm. Und müssen halt 1500 Euro Schmerzensgeld zahlen. Ja. Und damit sind die seelischen Schäden nicht wirklich behoben. Das glaube ich. Achso. Jetzt bist du seit Donnerstag draußen. Wie ist denn die Situation? Hast du Leute, hast du Familie oder irgendjemanden, mit dem du hier... Ich habe weniger, aber gute Freunde. Die stehen zu mir und die sind für mich da. Und einer ist jetzt zum Beispiel auch gerade vom Fernseher, der ist extra aufgeblieben. Ah ja. Der kannte deine Sendung gar nicht. Ah ja. Und da ich dich auch sehr oft geguckt habe, Domian, ja, und des Öfteren mal versucht hatte, durchzukommen und nie das Glück hatte, ja, umso mehr freue ich mich natürlich heute, weil du hast eigentlich recht gute Tipps ab und zu an der Hand. Aber ich kann mir vorstellen, wenn man 3,5 Jahre weg war und dann rauskommt, ist das natürlich eine schwierige Zeit. Es ist eine verdammt schwierige Zeit, aber ich habe 3,5 Jahre darauf jetzt hingearbeitet, mein Leben wieder in die Reihe zu bekommen. Wie hast du das gemacht? Wie hast du darauf hingearbeitet? Ich bin jetzt in einer Maßnahme drin, das ist eine Umschulung zum Teilzeitrichter. Da habe ich heute meinen allerersten Arbeitstag gehabt und das hat mir so viel Spaß gemacht, das ist wie in der Schule früher das Werken gewesen. Macht richtig trotzdem Spaß. Das macht dir Spaß. Wie heißt das? Teilezurichter? Teilezurichter. Früher hieß das Schlosser. Ach so, gut. Sagen wir einfach Schlosser, versteht jeder. Ja. Also auf jeden Fall heute den ersten Arbeitstag gehabt und das war gut. Hm. Hast du... Und das ist mit dem Wohnheim mit dran. Das heißt, ich habe bis mir und meiner Arbeitsstätte keine 2 Minuten. Ich stehe hier auf, trinke meinen Kaffee früh und gehe dann rüber. Sehr gut. Und was ist das für ein Wohnheim, in dem du da wohnst? Das ist ein Männerwohnheim für Haftentlassene. Ah, verstehe. Gibt es da auch noch eine Betreuung oder seid ihr da auf euch alleine Nee, hier gibt es noch eine super Nachbetreuung. Ja. Also die sind eigentlich ganz gut hier. Das hört sich ja ganz gut an. Das heißt, du hast einen Job im Moment. Mhm. Du hast eine Unterkunft, die ja, okay ist. Hast du da alleine ein Zimmer oder mit jemandem zusammen? Also ich habe jetzt hier ein 10 Quadratmeter großes Zimmer mit Dusche noch dran. Küche haben wir außerhalb. Ja. Und aber die sind ja auch alle gestellt worden erstmal. Okay, aber die 10 Quadratmeter, da wohnst du allein und das ist dein kleines Reich im Moment. Das ist mein kleines Reich, das kann ich abschließen und da geht mir auch keiner auf die Kette. Und wie lange kannst du da wohnen bleiben? Das geht jetzt 25 Monate bei mir, weil dadurch, dass ich bin ja auf Reststrafe raus, weißt du? Mhm. Heißt, ich hätte ursprünglich noch 8 Monate gehabt. Mhm. Aber die haben mich auf Reststrafe dann doch entlassen. Ja. Dadurch, dass ich jetzt nicht mehr mit in den Metallkurs reinkomme, dass ich jetzt im August meine Prüfung machen kann, mache ich jetzt einen monatigen Vorbereitungskurs. Ah, verstehe. Und danach geht meine ursprüngliche Ausbildung eigentlich richtig los. Diese Freunde, von denen du gerade gesprochen hast, sind das Freunde, die auch irgendwie schon auch so einige Sachen gedreht haben früher, oder ist das eine ganz andere Leute? Sind das eigentlich ganz andere Leute. Mhm. Waren eigentlich auch recht enttäuscht, dass es mich dann so erwischt hat, dass ich dann eingefahren bin. Ah ja. Also da besteht nicht die Gefahr, dass du durch diese Freunde du irgendwie wieder auf die schiefe Bahn kommst. Nee, deshalb bin ich auch ziemlich weit weg von der Stadt. Sehr gut. Wo das alles passiert ist, ich konnte dort nicht zurück. Und du bist für dich ganz fest entschlossen, jetzt nach diesen schlimmen 3,5 Jahren, dass du auf keinen Fall wieder kriminell werden möchtest und dass du einen klaren, geraden Weg gehen willst. Also ich fahre auf gar keinen Fall wieder ein. Ja. Das waren 3,5 Jahre meines Lebens, die ich verloren habe. Ja. Die schenkt mir keiner wieder. Mhm. Und ich werde auch nicht jünger. Ich bin zwar erst 26, aber man wird nun mal nicht jünger und man möchte ja auch mal bodenständig werden. Definitiv. Aber ja. Weißt du, was ich gut finde an deiner Geschichte, Mohammed, dass du so, dass alles jetzt im Moment in ganz guten Bahnen läuft. Mit der Arbeit und mit der Unterkunft, weil das ist ja oft für Leute, die aus dem Knast kommen, ein großes Problem, dass sie keine Arbeit haben und keine Wohnung haben. Mhm. Und wenn das schon mal auf einer richtigen Schiene ist, ist das schon die halbe Miete, sage ich mal, jetzt so salopp. Ja, ja noch. Also für mich ist es noch viel mehr. Ja, es ist noch viel mehr, du hast recht. Es ist viel mehr, du hast letztendlich recht. Du hast gerade so eine Bemerkung gemacht, die seelischen Dellen, die man davon getragen hat, vor allen Dingen auch durch den gewaltsamen Übergriff, die hast du natürlich immer noch. Ja, weil es ist ja auch so, dass ich einen Gürtel um den Hals gehabt habe, die haben versucht, mich umzubringen. Und was haben die versucht? Die haben versucht, mich umzubringen. Ja klar, und das sitzt natürlich tief. Da gab es für dich in einem Knast keine psychologische Betreuung oder sowas? Doch, die gab es dort auch, aber nicht so, wie man sich das ursprünglich vorstellen muss. Weil bei 300 Gefangenen klar. Nur drei Psychologen sind überlastet, ist völlig klar. Definitiv. Ja. Wäre das denn für dich eine Überlegung, dass du vielleicht jetzt, wo du frei bist, so eine ambulante Therapie machen würdest wollen? Würden wollen, ja, aber das bekomme ich nicht. Das ist das ganze Problem. Warum nicht? War schon schwierig, diese Maßnahme hier zu bekommen. Ach so. Weil das muss ja dann das Amt tragen. Verstehe. Mhm. Und diese Kosten wollten ja ursprünglich schon, dass ich das hier nicht stationär mache, sondern ambulant. Mhm. Und da habe ich mich gesträubt. Ich habe gesagt, nee, das funktioniert so nicht. Mhm. Und da hat mein Rechtsanwalt sich dann noch mit eingeschaltet und letztlich haben wir das dann durchgekriegt, dass ich die Maßnahmen hier bekomme. Also das heißt im Klartext, die Seele muss erstmal noch ein bisschen warten. Mhm. Was ist mit Frau oder Freundin? Gibt's da was? Oder gar? Derzeit gar nicht. Gab's gar nicht. Hattest du denn eine, als du in den Knast gegangen bist? Was Ähnliches. Bitte? Aber soll ich sagen, also wir haben uns dreiviertel Jahr vorher kennengelernt, sie wusste nicht, was ich für Scheiße gebaut habe. Ach so. Und cool. Ich war dann einfach weg und das ist das, was sie nicht verstehen konnte. Ja. Und als ich verhaftet worden bin ich dann nach Baden-Württemberg halt runter verschifft worden. Ja. Und meine Telefone waren aus, das kannte sie nicht. Mhm. Da ist sie halt dann auf die Polizei gegangen und hat dann halt nachgeforscht, wo ich halt bin. Mhm. Und hat mir dann auch seitdem diese 3,5 Jahre auch geschrieben. Achso, das hat sie schon. Und jetzt? Ja, besucht hat sie mich auch. Und jetzt? Jetzt ist sie schwanger gewesen und vorletzte Woche Donnerstag im Bund. Achso, also ist die Sache für dich letztendlich gegessen? Ach. Ja. Moment, die Leitung ist wirklich ganz, ganz schlecht. Das tut mir wirklich leid. Ich möchte aber nochmal dir wirklich nochmal Mut machen. Ich finde, dass du das sehr gut angepackt hast, alles. Es gibt genügend Knackis, die das danach nicht so schaffen. Du hast einen Willen, du hast für dich entschieden, dass du nie wieder rückfällig werden möchtest. Mhm. Du hast einen Beruf ins Auge gefasst und da arbeitest du jetzt drin und dran. Du hast eine Unterkunft und hast einen guten Freundeskreis. Ja. Das ist so viel wert, wenn du jetzt weiter diszipliniert durchhältst. Du bist erst 26, du hast Scheiße gebaut, okay. Aber dann hast du eine gute, gute Chance, wirklich ein normales und auch schönes und gutes Leben zu führen demnächst. Hm. Respekt. Das musst du aber jetzt auch weiter durchziehen. Das mache ich auch. Dafür habe ich viel zu lange daran hingearbeitet. Glaube ich. So, was diese Psychogeschichte anbelangt, möchte ich doch nochmal kurz, dass wir uns mal schlau machen, ob es da nicht vielleicht doch irgendwie noch einen Weg gibt. Da würden wir dich nochmal anrufen. Bist du einverstanden? Na klar. Sehr gerne. Na? So, mein Lieber, dann hau rein und alles Gute wünsche ich dir und viel Erfolg überall. Ich danke dir, Jan. Sehr gerne. Echt eine super Sendung. Dankeschön. Alles Gute dir, Mohammed. Danke. Tschüss. Tschüss. So, ihr Lieben, morgen ist Themennacht und morgen heißt unser Thema plötzliches Ende meiner Karriere. Ich möchte gerne mit Leuten sprechen, die in ihrem Beruf schon einen beachtlichen Erfolg erlebt haben, aber dann durch ein unerwartetes Ereignis alles wieder verloren haben. Dieses unerwartete Ereignis kann ein Unfall sein, ein Todesfall. Es kann auch sein, dass man einen schwerwiegenden Fehler gemacht hat. Es kann aber auch sein, dass man ganz einfach Pech hatte. Dann hat man es schon geschafft, in welchem Bereich auch immer, ziemlich weit zu kommen, vielleicht eine Selbstständigkeit aufzubauen, vielleicht irgendeinen Laden zu eröffnen oder was weiß ich. Und dann ist alles wieder kaputt gegangen. Plötzliches Ende meiner Karriere heißt das Thema morgen. Und wenn ihr mir von eurem Leben, das so verlaufen ist, erzählen wollt, dann meldet euch morgen ab 0 Uhr, wie immer, oder gerne auch während der Sendung oder gerne auch per Mail domian@wdr.de. Plötzliches Ende meiner Karriere. Wer hat das von euch erlebt und was sind die Gründe gewesen? So, Daniel, 21, guten Morgen. Morgen, Domian. Daniel, ja, dich höre ich gut. Ja, das ist schön, Domian. Ja, das ist sehr schön. Daniel, was geht's denn? Ja, es geht sich um Folgendes. Und zwar hatte ich deine Sendung am Donnerstag gesehen. Da hatte, ich weiß nicht, ob du dich dran erinnerst, hatte eine Frau angerufen, wo die Tochter schwer verunglückt ist mit einem Zug. Ja. Und ja, ich bin selber Lokführer. Also schwer verunglückt ist ein bisschen neutral ausgedrückt. Sie hat sich vor einen Zug gelegt. Richtig, sie hat sich vor einen Zug gelegt und ist halt sehr schwer verletzt worden. Habe ich halt ja auch mitgekriegt. Ich gucke deine Sendung öfter. Ja. Und ja, das hat mich halt bewegt, weil ich das auch schon öfter bei dir gehört hatte. Ja. Dass halt sich Leute vor einen Zug geschmissen haben. Und ja, da wollte ich einfach mal meine Geschichte erzählen, dass aus der Perspektive, du hast ja schon öfter gesagt, wenn Leute Lokführer sind oder sowas hatten, sollen sich mal melden. Sag mal, kurze Vorabfrage. Du bist 21 Jahre erst alt. Richtig. Und da kann man schon Lokführer sein? Ja, natürlich. Ich habe ganz normal meine Ausbildung gemacht. Was ist das für eine Ausbildung? Das ist eine Ausbildung halt, sag ich mal, du fängst halt als Lokführer an. Das nennt sich Eisenbahner im Betriebsdienst, Fachrichtung Lokführer und Transport. Wie alt muss man mindestens sein? Du fährst ja nicht alleine. Du kannst mit 16 schon anfangen, aber du kannst frühestens mit 21 fahren. Weil dann darfst du ja Personen befördern. Zum Beispiel, wenn du ein Taxi fährst oder wenn du Busfahrer bist, dann darfst du mit 21 fahren. Ah ja, was sind da für Voraussetzungen? Muss man mittlere Reife haben, Hauptschulabschluss? Du kannst einen sehr guten Hauptschulabschluss haben, also muss schon sehr gut sein. Ja. Oder halt Realschule oder Abi halt. Und die Ausbildung, die man dann macht, was ist man dann? Wie heißt das? Das ist dann, das ist genau, wie ich gesagt habe, das ist dann halt diese Eisenbahner im Betriebsdienst, Lokführer und Transport. Also, dass man, das okay. ist, früher musste man ja, sage ich mal, vor 20 Jahren, musste man, bevor man Lokführer werden konnte, musste man ja noch einen technischen Beruf haben. Sprich Elektriker oder Schlosser. Aber das ist ja mittlerweile, ist das ja abgeschafft worden. Verstehe. Das gibt's ja nicht mehr. So. Und du darfst jetzt fahren, weil richtig. Du 21 bist und darfst seit auch, letztes Jahr. Seit letztem Jahr und darfst auch Personen befördern. Richtig, richtig. Und sitzt du alleine vorne drin? Richtig. Ja. Mittlerweile, seitdem ich halt ausgelernt bin. Und fährst du auch diese Riesendinger, diese ICEs? Nee, fahre ich nicht. Mein bester Freund fährt die. Der ist 25 und der ist in Frankfurt beim Fernverkehr. Aber das könnte bei dir auch irgendwann mal richtig. So kommen. Der kann, man kann sich hocharbeiten. Ach so. Also man kann sich überall hinbewerben, Domian. Das ist nicht, sage ich mal so, du hast ganz verschiedene Sparten. Du hast halt einmal DB Cargo, Güterverkehr, DB Regio, S-Bahn und Regionalverkehr. Ja. Und DB Fernverkehr ist halt ICE. Und Intercity, Eurocity. Und ist das so die, wo man so als junger Typ in deinem jetzt in deinem Fall so hinstrebt, dass man irgendwann ICE fährt? Da ist man am sichersten drum, ja. Also am sichersten, was heißt das? Finanziell oder was? Nee, du finanziell verdienst du überall das Gleiche. Ach so. Egal, ob du bei Cargo bist oder bei Regio fährst oder im Fernverkehr bist. Finanziell hast du alles das Gleiche. Du meinst am sichersten in den Maschinen? Nee, am sichersten von deinem Arbeitsplatz her. Ach so. Weil ach so. Regio lebt, sag ich mal ganz einfach, ganz kurz gesagt, lebt von Ausschreibungen. Ah. Du hast das ja bestimmt schon mitgekriegt von Privatbahnen. Ja, genau. Und genau. Der am günstigsten, sag ich mal, das Personal und die Fahrzeuge stellt, der kriegt dann halt den Zuschlag. Ach so. Sprich, und wir fahren ja nicht, wir sind ja Deutsche Bahn und fahren ja nicht für eine Privatbahn. Genau. Sprich, da, desto weniger Linien uns weggenommen werden, desto weniger ist mein Arbeitsplatz gesichert. Ich verstehe. So, und deswegen bist du beim Fernverkehr am sichersten, weil Fernverkehr hat keine Ausschreibungen. Ja. Fernverkehr ist immer noch das Prestige, Deutsche Bahn, ICE. Genau. Gibt nichts an Privatbahnen. So, ne? Das war eine kleine Kunde jetzt in Sachen Bahn und Lokführer, wie man das so will. Jetzt haben wir so einen groben Überblick. Richtig. Aber dein eigentlicher Grund war ja, uns nicht von deiner Ausbildung zu erzählen, sondern wie es ist, wenn sich jemand vor den Zug wirft. Richtig, oder wenn genau. da jemand liegt. Richtig. Das hast du es denn erlebt schon? Richtig. Du hast es schon erlebt? Richtig. In der Ausbildung? Leider ist mir das passiert in der Ausbildung. Ich war im zweiten Lehrjahr und da fährt man halt noch nicht alleine. Da hast du halt dein TFA dabei. TFA ist Triebfahrzeugführer, Ausbilder. Ja. Und man fährt halt selber, der sitzt halt daneben. Mhm. Und war dann halt, ich hatte eine Frühschicht. Mhm. Das war in der Woche, ist jetzt 2 Jahre her, ich kann ja nicht mehr genau sagen, welcher Wochentag das war. Mhm. Und du stehst auf morgens, du mir gehst ganz normal zur Arbeit, denkst an nichts Böses, ne? Und dann fährst du halt. Mhm. Und dann 100 Meter vorher kam auf einmal rechts unten einer aus der Ecke rausgelaufen. Was, hell? Es war gerade am Dämmern, also du konntest schon was sehen. Mhm. Und wenn es nachts gewesen wäre, hättest du vielleicht mal gar nichts mitbekommen. Mhm. Weil das ist ja wie, du hast ja wie so ein Lichtkegel. Du siehst da, sag ich mal, 20, 30 Meter weit, wie im Auto, und dann das Restliche ist dunkel. Du siehst ja nicht, was rechts und links ist. So, da hast du jemanden aus dem Gebüsch rauskommen sehen. Richtig, ganz schnell, kam angelaufen, stellte sich hin und sah mich an. So, also du hast genau das Gesicht gesehen. Und dann machst du halt dein Standardritual, du machst halt das, was in der Betriebsdienstvorschrift siehst, du machst halt eine sofortige Schnellbremsung, das ist also wie so eine Notbremsung, dann sandest du, also sprühst Sand auf die Schiene, dann ist halt wie beim ABS, beim Auto, damit halt der Zug schneller steht und mehr Grip hat. Aber das dauert ja, wie viel Meter dauert das, so ein Zug, oder dein Zug, dein Stand? Also du musst überlegen, du fährst S-Bahn, fährst du zwischen 120 und 140 km/h. Ist ja Wahnsinn. Richtig. Und wenn du, sag ich mal, ganz einfach gesagt, wenn du ein ICE fährst, der schnellste fährt 300, brauchst du 3000 Meter zum Bremsen, mit der schnellsten Bremsung. Und bei dir, wie schnell bist du gefahren in dem Moment? Ich war so um die 120 rum. 120. Und wie lange dauerte es, wie viel Meter, bis der Zug dann stand? 100, 150 Meter so in den Dreh. Das ist, sag ich mal, kommt auch immer auf die Wetterbedingungen an, ne? Du kannst das nicht so genau abschätzen. Ich sag mal so 200 Meter vielleicht. Ja, aber auf jeden Fall, du hast diesen, war das ein Mann? Das war ein Mann. Der war so, ich habe halt meine Sachen gemacht, die ich gemacht habe, die man halt machen soll, und habe halt auch gepfiffen, also gehupt, bei uns heißt das Pfeifen. Ja. Und ist halt stehen geblieben, dann habe ich halt das Rollo runtergerissen. Hast ja vorne so ein Sonnenrollo. Ja. Das reißt man dann, habe ich halt, kann man machen, muss man nicht, reißt man halt runter, damit man es halt nicht sieht. Aber, ach so, ja gut, aber das geht ja in Sekunden wahrscheinlich. Richtig. Du machst das einfach wie so ein Roboter, bist du dann. Ach so. Würdest du ja eh nichts sehen. Richtig. Mhm. Du siehst, in dem Moment siehst du nichts, weil du musst dir vorstellen, wenn du mal von der Bahnsteigkante runter guckst, wie hoch das ist. Ja, genau. Du bist so hoch, genau. Wenn du vorm Zug stehst, an der Kufe. Aber das ist ja interessant. Wird euch das so beigebracht, dass ihr das Rollo runterziehen sollt? Ja, sag ich mal, das ist jetzt nicht in der Betriebsdienstvorschrift. Das wird so vom Ausbilder, wird dir das so erzählt. Junge, wenn du einen Personenunfall hast, reiß das Rollo runter, du siehst es nicht und halt dir die Ohren zu. Aber Ohren zu halten, habe ich dann auch nicht mehr dran gedacht. Ja, das wollte ich jetzt gerade fragen. Man hat ja in diese Riesenmaschine, die man betätigt. Richtig. Und du überfährst jetzt einen Menschen. Spürt man das irgendwie? Macht das ein Geräusch? Das hörst du. Das scheppert. Du musst dir das vorstellen, wenn du, sag ich mal, mit 70, 80 Sachen mit dem Auto gegen einen Reh fährst. Und dann einen Silberfall hast. Das hörst du schepperst und du hast auch, wie sag ich mal, über die Knochenteile, über die Schienen, beziehungsweise über das Radpferd, das hörst du, das knackt, das knirschen, das kriegst du nie wieder aus deinem Kopf raus. So, dann kam der Zug irgendwann zum Stehen. Bist du dann ausgestiegen? Nein, darfst du nicht. Ah ja, ihr müsst drin sitzen bleiben. Richtig, also es wird, sag ich mal, dringend empfohlen, dass du halt drin sitzen bleibst, weil in dem Moment ist das eine freiwillige Tat, die der Mensch gemacht hat und er wurde ja nicht zu gezwungen, und weil es ist ein, sag ich mal, ein psychologischer Schaden, den du nie wieder wegkriegst. Du setzt halt einen Notruf ab. Genau, also der Schaden würde noch größer, wenn du jetzt diese zerfetzte Leiche wahrscheinlich sehen würdest. Richtig, richtig. Ne? Dennoch ist der Schaden immens, finde ich, glaube ich. Auf jeden Fall. Was hat das denn mit dir angestellt, dieser Vorfall? Ich sag mal so, die ersten Wochen, die waren schon echt heftig, wenn du so überlegst, dass du, dass dir das passiert ist. Du redest dann mit keinem so wirklich drüber. Du bist halt beurlaubt von der Bahn aus, du wirst halt zum Psychologen geschickt. Also gibt es schon von der Bahn Psychologen, die euch dann ein bisschen da richtig, mit euch sprechen? Richtig, natürlich, die dich halt wieder diensttauglich machen. Hast du irgendwas über diesen Menschen, diesen Mann erfahren? Nein, darfst du nicht, bekommst du nicht. Ja gut, aber es hätte ja in der Zeitung aber stehen können. Nee. Schirmen die zu 99%, schirmen die das auch ab. Ja, du kannst dir die Zeitung kaufen, du bist ja ein freier Mensch. Ja, richtig, aber ich sag mal, die versuchen schon, so wenig Aufruhr wie möglich zu machen, dass, sag ich mal, gar keine Presse vor Ort ist, dass gar keine Presse informiert wird. Und sag ich mal, wenn du am Bahnhof bist, du kriegst ja auch immer nur gesagt, zum Beispiel Verspätung wegen Personen im Gleis. Ja. Da weißt du ja nicht, wer das ist oder sonst irgendwas. Und das wird halt auch aus Privatschutzgründen gemacht. Wenn zum Beispiel ein Kollege von mir, der hat eine 14-Jährige, bei euch im Korweiler Tunnel totgefahren. Und dann wird halt keine Namen rausgegeben auf Gegenseitigkeit, weil man halt Angst hat, dass der Lokführer irgendwann mal angegriffen wird. Ja, sie hätten auch bremsen können, warum haben sie das denn nicht gemacht? Ja. Also zur Erklärung, bei euch im Tunnel, Korweiler ist ein Stadtteil in Köln. Ne? Richtig, ist bei euch direkt um die Ecke in Köln-Korweiler. Wie lange liegt dieser Vorfall jetzt zurück? Zwei Jahre. Würdest du sagen, dass du es heute verarbeitet hast? Was heißt verarbeitet? Du verarbeitest sowas nie zu 100%. Also ich sag mal, es bleibt immer... Eine Restangst, auch da, dass es wieder passieren könnte? Sagen wir Respekt. Angst ist das falsche Wort. Es ist einfach ein Respekt davor. Früher bist du halt auf die Arbeit gegangen, hast darüber nicht nachgedacht. Hast einfach, sag ich mal, deinen Dienst absolviert und hast es einfach durchgezogen. Nun war das ja bei dir in der auch noch gerade traurigerweise in deiner Ausbildung. Gab es da einen Moment, dass du dachtest, das ist der falsche Beruf für mich? Ich sag mal so, du denkst sehr viel drüber nach. Du denkst auch darüber nach aufzuhören oder dich versetzen zu lassen in den Innendienst, sprich Fahrdienstleiter oder Disponent. Aber es ist letztendlich so doch dieser Jugendtraum oder Kindheitstraum, den man hatte, den man einfach... Der Lokomotivführer. Richtig. So Jim so. Knopf à la Lokomotivführer, genau. Dass man das einfach werden möchte. So, natürlich trifft nie ein Lokführer, ein Zugfahrer Schuld. Richtig. Ist denn dennoch so ein Gefühl da, ich habe doch irgendwie Schuld? Irrational so? Ja, schon. Man denkt schon, hätte vielleicht eher reagieren können. Aber kann man ja nicht. Richtig. Man macht sich halt einfach schon so seine Gedanken darüber, aber irgendwann denkst du auch, weißt du, der Mann, der wollte das so und ich finde es halt schade, dass sie sich immer uns aussuchen. So, was ist dir durch den Kopf gegangen im Fall Robert Enke? Was mir durch den Kopf gegangen ist... Sag ganz ehrlich. Ganz ehrlich? Ich will es ganz ehrlich wissen. Ganz ehrlich, ich fand es richtig scheiße. Weil ich kann es überhaupt nicht verstehen, weißt du, er war so ein großer Fußballer, er hat selber eine schwer kranke Tochter und er sollte eigentlich ein Vorbild sein, auch für viele Jugendliche, sage ich mal, die HSV-Fan sind und das wirklich verkörpern und dann, sage ich mal, auch in der Krise stecken und, sage ich mal, psychologischen Problem haben und das zum Beispiel als Beispiel nehmen. Ja, hier, der Robert Enke, der hat sich von Zug geschmissen. Das ist jetzt auch mein Werdegang. Und das ist, sage ich mal, das, was mich wütend gemacht hat, Domian. Weißt du, es wurde so viel Brimborium um ihn gemacht. Es wurde im Stadion, wurden 50 Millionen Menschen eingeladen, sage ich jetzt mal übertrieben. Und alles wurde gemacht. Aber wurde mal in einem Beitrag irgendwann mal der Lokführer erwähnt, wie es dem geht? Oder hier, wurde der Lokführer... Hier, bei uns. Bei euch? Ja, bei uns, schon einen Tag später. Echt? Ja, und wir haben das thematisiert, ja. Es gab auch einen Anruf von einem Lokführer und es gab einen Anruf von einer Frau, die als Krankenschwester gearbeitet hatte und Leute identifizieren musste, die sie vor einen Zug geworfen hatten. Okay, die Sendung habe ich nicht gesehen. Da haben wir alle, glaube ich, die wir das gehört haben, alle anders gedacht, dass man, wenn man sich das Leben nehmen will, unbedingt, dass man das nun nicht so machen sollte. Richtig, weil du schmeißt ein unschuldiges Menschenleben, schmeißt du mit rein. Man zieht andere Menschen mit rein. Richtig. Und bei Enke, glaube ich, war das noch krasser. Der ist ja, soweit ich das weiß, auf den Zug laufen noch. Richtig, ne? Richtig. Also der muss ja zerplatzt sein. Also man will es ja gar nicht weiter besprechen, aber... Also man hat nicht viel Chance. Du, das geht relativ schnell und vor allen Dingen, die sind dann, sag ich mal, die stehen ja nicht kilometerweit im Voraus da. Die meisten springen, sag ich mal, auch vor den Zug. Wie oft kommt das vor im Jahr? Also die schlimmsten die schlimmsten Monate im Jahr sind November, Dezember. Das sind die schlimmsten und da schmeißen sich auf deutschen Strecken 12 am Tag laut Statistik vor. Am Tag 12 Leute? Yep. Das ist ja unfassbar. Das ist unfassbar. Ja. Also es ist schon, sage ich mal, ein großes Thema, was verschwiegen wird. Ja, also mittlerweile auch durch den Fall Robert Enke ist das schon dann zwar sehr langsam, das war recht, aber schon in die Öffentlichkeit gekommen. Und ich finde auch, muss man immer wieder drüber sprechen, weil ihr seid die Leidtragenden. Richtig, vor allen Dingen. Ihr seid die Leidtragenden und auch die Leute, die dann, das klingt ja jetzt krass, aber ich muss es so sagen, die Reste zusammensuchen müssen. Richtig. Das sind ja Polizei, Staatsanwaltschaft, kommt ja dann alles. Ja, und die Bestatter oder die Sanitäter oder wer auch immer das dann macht. Richtig. Mhm. Na, die sind noch krasser dran. Also ich bin schon froh, dass man dann sitzen bleibt und einfach dann auf die Leute wartet und dann halt abgelöst wird und dann halt noch eine Aussage machen muss. Ach so, man wird dann abgelöst, man muss nicht weiterfahren. Nee. Du fährst auf gar keinen Fall weiter. Mhm. Und wenn du, sag ich mal, in Dortmund deine Dienststelle hast, dann wirst du mit dem Taxi nach Hause gefahren. Naja. Du musst nicht also, fahren. Also das ist dann gut geregelt von der Bahn, kann richtig, man so sagen. Natürlich. Also. Also da muss ich schon sagen, muss ich wirklich unser Unternehmen zu 500% in Schutz nehmen, dass sie wirklich viel für solche Leute machen und auch sehr für einen da sind, auch, sag ich mal, Teamleiter etc. pp. Aber das ist ja lustig, du bist ja ein ganz richtiger Bahnbegeisterter. Richtig, ne? Auf jeden Fall. Und das war wirklich so dein, wie wir alle irgendwie mal Lokführer werden wollten. Richtig, du bist es nur geworden. Richtig, genau so war das. Immer so totalen Ehrgeiz gehabt, Domian. So, ich wollte das werden und meine Schule beendet und zack, direkt die Ausbildung gemacht. Und irgendwann sitzt du im ICE und fährst die ganz großen Strecken. Richtig. Super. Das ist, sag ich mal, das ist so der größte Aufstieg. Aber jetzt sag ich mal, wo ich da bin, ich fühle mich da super wohl. Ja, ich meine, du bist ja erst 21, das ist schon toll, wenn du so richtig, weit bist. Richtig, ja. Und wenn ich überlege, mein bester Freund, der ist 23, wo der zum Fernverkehr gegangen ist und fährt jetzt schon 2 Jahre im Fernverkehr. Ja, ja. Und das ist auch eine super Leistung, was der Kerl, so sag ich mal, in dem Alter geschafft hat. Ja, natürlich. Von daher sag ich mal, man kann schon was werden. Man muss einfach nur den Ehrgeiz haben, Domian. So sehe ich auch. Aber es wird halt, sag ich mal, durch sowas wird halt ja, nach unten gedrückt. Ja. Und man geht mit einer gewissen Respekt zur Arbeit und denkt so, hoffentlich nicht schon verstehe, wieder. Und verstehe. Man hat auch immer viel Glück. Ich hatte schon mal viel Glück, sage ich mal, dass ich bin, hatte Verspätung. Ja. Und der Kollege, der stand neben mir am Bahnhof, ja, und den haben sie zuerst rausgelassen. Hm. Ich fuhr natürlich ein paar Minuten später hinterher, hm, und auf einmal kam ein Notruf über Funk. Hm. Alle Züge zwischen Duisburg und Essen anhalten. Hm. So, natürlich sofort angehalten. Und dann nachher stellte sich raus, dass der einen Personenunfall hatte. Ja. So, Daniel, jetzt müssen wir Schluss machen. Ich weiß, wir können eine ganze Stunde noch reden. Du hast so viel zu erzählen. Das stimmt. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit dir zu reden. Freut mich, und Julian. Ich freue mich sehr, dass ich mal durchgekommen bin, ja, und ich auch mal mit dir sprechen durfte. Und allzeit gute Fahrt. Ja. Und wenn du mich mal auf irgendeinem Bahnhof siehst, dann pfeif mal. Oder? Mache ich, auf jeden Fall. Alles Gute. Ne? Bis dann. Und super tolle Sendung. Dankeschön. Mach weiter so, ne? Tschüss. Bis dann. Tschüss, Julian. Weiter geht's mit Anne. Anne ist 49. Morgen, Anne. Ja, guten Morgen. Guten Morgen, Anne. Und was geht's bei dir? Ja, das ist jetzt eigentlich nach dem letzten Anrufer viel zu traurig. Es geht um meinen Sohn, der sehr krank ist. Ja, was hat dein Sohn? Der hat seit seinem, ja, wahrscheinlich 8. Lebensjahr einen Gehirntumor. Und wie alt ist er heute? 27. 27? Und ich muss jetzt gerade zugucken, wie er, ja, immer weniger, also immer weniger wird, ist der falsche Ausdruck, aber wir nicht mehr mein, das ist nicht mehr das Kind, was ich mal hatte. Du sagst, er hat seit seinem 8. Lebensjahr einen Gehirntumor. Wahrscheinlich schon länger, aber... Und den kann man nicht operieren? Nee, das ist inoperabel. Wie groß ist der mittlerweile? Puh, halber, naja, so Fingernagel, vielleicht ein bisschen größer. Halber Fingernagel. Er ist schon mit Chemo behandelt worden und wächst er denn permanent? Ballung? Er wächst permanent. Und warum kann man den nicht operieren? Weil er an der Stelle sitzt. Wenn man ihn da rausholt, dann, was hat der Arzt damals gesagt? Dann haben sie kein Kind mehr, dann haben sie nur noch Fleisch. Du sagst, dass es deinem Sohn schlechter geht und dass dein Sohn sich verändert? So, ja, er hat ähnlich jetzt hast du es gerade Strahlung gehabt. Das geht seit September 2008. Radioaktiv. Da haben sie so Kügelchen reingesetzt direkt. Also ich bin ja froh gewesen, dass es sowas gibt. Und die erste OP war auch richtig gut. Ich meine, es gab keine OP. Naja, man muss es ja schon in den Kopf reinbringen, aber man kann den Tumor nicht entfernen. Ach so, verstehe. Also man kann ihn nicht rausschneiden, aber man kann schon ran. Und wir haben das da reingesetzt und die erste OP war richtig toll. Und jetzt muss ich mal fragen, was haben die da eingesetzt? Radioaktives Material, so, was praktisch dann den Tumor bestrahlen soll von ihm. Ah ja. Und die zweite OP war dann ein halbes Jahr später, weil der halt aus, also damit die nicht das gesunde Gewebe mit erwischen, haben sie es eben auf zwei Sachen gemacht, weil sie verschiedene Stellen treffen müssen. Und die zweite, seit der zweiten OP geht es ihm eben zusehends schlechter. Wie geht es ihm denn? Wie macht sich das bemerkbar, dass es ihm schlecht geht? Er kriegt die Augen nicht auf. Das ist wahrscheinlich ein Hirnnerv verletzt, der also dafür verantwortlich ist, dass die Augen aufgehen. Kann er sprechen? Ja, das ist... Kann er gehen? Ach, verzögert, das ist alles in Ordnung. Aber eben durch Cortison gab es unheimliche Gewichtszunahme. Kann er sich bewegen? Kann er gehen? Ja. Das schon. Alles normal. Also bewegen, ab und zu mal so ein Ausfallschritt. Und die normalen Gehirnfunktionen des Denkens funktionieren die noch? Ja, Sprache. Also wenn er über seine Krankheit erzählt, die ganzen Fachwörter merke ich mir nie oder muss immer mühsam überlegen. Das hat er alles drauf. Dein Sohn ist 27, sagst du? Ja. Lebt dein Sohn bei dir? Nee, er lebt ganz weit weg. Und ich habe ihn jetzt gerade bei mir, weil er krank geschrieben ist. Wie, er lebt ganz weit weg? Warum lebt er so weit weg? Weil er woanders keine Arbeit bekommen hat. Und lebt er alleine dort? Ja. Und das kann er noch? Ja, das kann er noch, aber ihn verlässt eben jetzt der Mut. Und ich habe ihn dann praktisch jetzt seit Februar bei mir. Und er hat auch noch bis... Mitte Februar ist es dann, also jetzt fängt er an, den Mut zu verlieren. Ja, und er hat auch noch bisher arbeiten können? Also er hat bis zum Mai gearbeitet. Was hat er denn gemacht? In der chemischen Industrie. Als Arbeiter oder was hat er... Nee, so doch schon Produktionsleiter. Also richtig volle Verantwortung und Belastung? Und war da auch aufstrebend, hat auch jetzt einen unbefristeten Arbeitsvertrag gekriegt. Aber er kann jetzt nicht mehr arbeiten. Ihm und jetzt kann er eben, jetzt ist er eben mehr krank. Er versucht es immer wieder. Aber du sagst, er ist jetzt bei dir. Ja. Bei dir oder bei euch? Lebst du mit dem Vater zusammen? Ja, der Vater hat zuerst Staub gemacht. Der ist jetzt im Staub gemacht. Du bist alleine. Ja. Er lebt bei dir jetzt. Und ist er jetzt, lebt nicht bei mir. Ich habe ihn jetzt überholt, damit er nicht alleine ist. Verstehe, ja, so genau, du hast es ja auch gesagt. Wird das jetzt die nächste Zeit erstmal so bleiben, dass er bei dir ist? Das ist das Schlimme, was mich eben so fertig macht. Ich muss zugucken, wie mein hochintelligentes Kind eigentlich jetzt zu einem Wrack wird. Und es ist ganz schwer, das zu ertragen. Man kann man sagen, dass so therapeutisch alles ausgereizt ist, was man machen kann? Ja, zurzeit bin ich ein bisschen hilflos. Die Schulmedizin sagt, das können Strahlen, also die äußern sich nicht. Ich habe also den schlichten Verdacht, dass es vielleicht nicht überall also zu viel Strahlung war bei der zweiten. Das denke ich mir so. Ich kann das nicht beweisen. Das ist so eine Vermutung. Und was sagen die ist, dass man noch, kann man noch weiter was jetzt machen, oder? Ja, aber er bräuchte jetzt eigentlich psychotherapeutische Betreuung. Deshalb ist ja Wartezeit. Ich versuche es jetzt über ich will jetzt mal zu einer Masseurin gehen. Ich habe eine Telefonnummer von einer Chinesin, die Akupunktur macht und die wo bei Chemo-Patienten sehr viel Erfolg hat. Die erreiche ich nicht. Die ist ähnlich wie du. Da kriegt man auch mit dem Telefon auch nicht durch. Also da ist es natürlich eine ganz diese Ohnmacht, die macht mich halt fertig. Das kann ich mir vorstellen, dass du da als Mutter sitzt und siehst, wie dein Sohn verfällt. Oder vielleicht das ist noch zu schlimm. Ja, eben sich verändert. Sich verändert, ja, genau. Entschuldige. Ich kann und es zerreißt einen Schier. Sprecht ihr darüber und spricht er darüber, dass es so schlecht geht im Moment? Ich spreche es an. Ich habe auch gesagt, du brauchst Hilfe von außen. Ich bin viel zu nah dran. Ich zeige ihm, dass ich ihn lieb habe. Hat er Angst, wie sich alles weiter jetzt entwickeln könnte? Darüber spricht er nicht, aber ich denke, es hat er. Er wird sich ja darüber Gedanken machen. Und er hat, also wie gesagt, er hat auch schon geäußert, das wird sowieso nichts mehr. Also in Richtung, da habe ich dann gesagt, weißt du, mein schlimmster Albtraum ist, dass du mal Invalide wirst jetzt in jungen Jahren. Ich sage, an das andere denkt man nicht, du kämpfst jetzt weiter. Was soll ich machen? Du hast gerade gesagt, dass er die Augen nicht öffnen kann zurzeit. Er muss praktisch alle Stirnmuskeln zusammennehmen. Es ist sehr anstrengend für ihn, die Augen aufzumachen. Um so einen ganz kleinen Spalt aufzukriegen. Dann hat er Doppelbilder und guckt einen ja noch so schräg an und das entstellt den Menschen auch so. Das heißt, er ist im Prinzip den ganzen Tag dann in der Wohnung und schleppt sich so von Zimmer zu Zimmer. Und noch ein paar Freunde aus Schulzeiten, die auch zu ihm stehen. Aber man kann auch aus seiner Meme, also früher habe ich meinem Kind viel angesehen. Und das ist eben alles nicht mehr. Also das glaube ich, dass das für dich natürlich wahnsinnig belastend ist. Aber es ist für ihn natürlich auch wahnsinnig belastend. Ja, natürlich. Die Überlegung, dass man ihn psychologisch unterstützt in der Situation, ist natürlich sehr richtig, die du sagst. Ja, aber fatal ist das, dass man diese Wartezeiten in Kauf nehmen muss. Ja. Gibt es denn nicht für solche Härtefälle, hast du dich aber raten lassen, nicht Ausnahmen? Naja, das ist jetzt die Schwierigkeit. Er ist erwachsen. Wenn ich mich an die Ärzte wende, dann, wenn ich Glück habe, sprechen sie mit mir. Wenn ich Pech habe, sie müssen ja nicht. Ne? Er hat, denke ich, eine gute Hausärztin, zwar 450 Kilometer weg. Die will sich jetzt bemühen, das schneller in die Gänge zu kriegen. Einen finden, mit dem man zurechtkommt. Ja, natürlich. Ja. Also das wäre für dich schon sehr hilfreich, wenn er eine psychologische Unterstützung hätte, damit auch nicht der ganze Fokus so auf dir liegt. Guten Händen, also dass er zumindest ganz allein damit kämpfen muss. Er ist ja nicht allein, aber Freunde, ich möchte, dass wir uns erstmal ein bisschen schlau machen, ob es nicht für solche, das ist ja ein Härtefall, ob es da nicht Möglichkeiten gibt, doch schneller an eine Unterstützung zu kommen. Das wäre echt eine Hilfe. Das machen wir jetzt sehr gerne, Anne. Wir rufen dich jetzt gleich wieder an und dann kannst du mit meiner Psychologin das besprechen. Vielleicht hat da jemand doch ähnliche Erfahrungen. Weil ich bin jetzt wirklich machtlos, denn die Schulmedizin sagt, er ist durchgecheckt, es ist eigentlich alles in Ordnung. Der Augenarzt sagt, es ist eigentlich alles in Ordnung. Naja, alles in Ordnung, er hat ja einen Tumor im Kopf. Das ist ja das Beängstigende, dass irgendwo keiner, sie äußern sich nicht, sind Strahlungsschäden, wenn gehen sie überhaupt jemals weg. Ja, du hast recht, also wenn sich jemand wenn da irgendjemand Erfahrung hat, genau, auch Erfahrung hat mit Behandlungen. Gerne bei uns melden, reichen wir an euch und an dich dann gleich weiter. So, das ist versprochen auf jeden Fall, liebe Anne. Und jetzt bitte ich dich aufzulegen und wir rufen dich gleich zurück. Und ich wünsche natürlich dir und vor allen Dingen auch deinem Sohn von Herzen alles Gute und ihm gute Besserung. Danke. Wir melden uns gleich wieder. Tschüss. Tschüss, Anne. Ich möchte euch nochmal hinweisen auf unser Thema morgen. Unser Thema morgen heißt plötzliches Ende meiner Karriere. Ich möchte gerne mit Leuten reden, die es in ihrem Beruf, egal in welchem Beruf, schon sehr weit gebracht haben zu einem beachtlichen Erfolg. Aber dann ist durch irgendein Ereignis, ein unerwartetes Ereignis, alles zusammengebrochen. Dieses unerwartete Ereignis kann ein Todesfall sein, ein Unfall, ein schwerer Fehler, einfach manchmal auch nur Pech. Wenn ihr mir darüber erzählen wollt, dann meldet euch morgen ab 0 Uhr zu unserem Thema plötzliches Ende meiner Karriere, gern auch während der Sendung und auch per Mail domian@wdr.de. So, mit wem machen wir weiter? Mit Iris. Und Iris ist 48. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Hallo Iris. Und also, was geht's bei dir? Ja, bei mir geht es eigentlich um die erste Anruferin. Ja, die ihren Mann verloren hat, der ja, vor einem Jahr gestorben ist. Ja, ja, genau. Und ich wollte ja eigentlich nur Mut machen, weil ich selber habe 6 Jahre gebraucht, ehe ich drüber weggekommen bin. Ist dein Partner auch gestorben? Ja, mein Freund. Dein Freund. Und ich sag mal so, es gibt immer einen Weg. Und mir haben viel meine Freunde, Bekannten geholfen und sie soll auf keinen Fall aufgeben. Du sagst, du hast 6 Jahre gebraucht. Ich habe 6 Jahre gebraucht, ja. Was hast du in diesen 6 Jahren gemacht, um es zu schaffen? Ja, was habe ich gemacht? Also, ich habe mich an jeden Strohhalm geklammert. Ich habe bei Leuten angerufen. Ich habe mit Leuten erzählt. Ich habe viel geweint. Weil bei mir war noch das Ding, der war verheiratet. Also ich konnte die letzte Zeit, der hat auch Krebs gehabt, nicht mit ihm mehr zusammen sein oder das eben mit der Leben. Das war eben blöd. Ach so, das heißt, du hast dich gar nicht richtig von ihm verabschieden können? Ich habe mich nicht richtig von ihm verabschieden können. Also, du konntest auch nicht zur Beerdigung gehen? Nee. Was heißt, ich konnte nicht. Wenn ich gewollt hätte, ich wäre da hingegangen. Aber ich habe einfach Angst vor mir selbst gehabt. Wusste denn seine Frau von dir? Später, aber zu der Zeit nicht. Wieso später? Wie hat sie das erfahren? Naja, es gibt so Leute, die ihren Mund nicht halten können, ne? Ach so, Und wie lange hattest du mit ihm ein Verhältnis? 7 Jahre. 7 Jahre. Und das war aber nicht so, also wir waren, bis er krank wurde, jeden Tag zusammen. Ja. Meine Kinder, die waren mit involviert, also es war nicht bloß ein Ding zwischen uns beiden, sondern also im Prinzip haben wir wie eine Familie erlebt. Der kam so ja Weihnachten, nur halt den Morgens, ne? Ach so, wir waren fast jeden Tag zusammen, aber da muss das doch seine Frau und seine Familie auch doch mitbekommen haben, oder wie hat er das? Na gut, erstmal, seine Kinder waren erwachsen und den war ja selbstständig und dadurch ging das. Also so, Termine, wir waren auch zusammen im Urlaub und alles, also oder wenn er zur Kur war, war ich dann immer mit, also das ging schon. Also das war dann offizielle Geschäftsreise, wenn ihr gemeinsam in Urlaub gefahren seid, du konntest erst seiner Frau darstellen? Nö. Das war schon. Er ist dann eben halt allein in Urlaub geflogen. Ach so. Weil seine Frau eben an diesen Ort, wo wir da waren, das war ja eben, wie soll ich das sagen? Das war eben nicht so das Richtige für sie, weil die war auch so ein bisschen hochtrabend. Oder ist. Wie lange wart ihr zusammen? 7 Jahre. 7 Jahre, sagtest du gerade. Und als er dann so schwer krank wurde, wann hast du ihn zum letzten Mal gesehen, bis er dann gestorben ist? Wie viel Zeit war dazwischen? Muss ich erst mal rechnen? Da reden wir da über Wochen? September, oder? Oktober, ja, so ungefähr halbes, dreiviertel Jahr. Also, der war noch im Krankenhaus, sollte operiert werden, wurde aber gleich wieder zugemacht dann, war Bauchspeicheldrüsenkrebs. Und hat sich dann für eine ambulante Chemo entschlossen. Habt ihr denn dann noch zumindest mal ab und zu telefonieren können oder ging das auch nicht mehr? Ja, das ging dann alles ziemlich schnell. Also wir haben, wie gesagt, im Krankenhaus noch telefoniert und alles. Und aber als es dann eben akut wurde, ging gar nichts mehr. Ne? Ich habe einen Bekannten, der mich dann am Laufen gehalten hat, der in der Firma von ihm gearbeitet hat, aber noch arbeitet. Ich wollte gerne fragen, wie hast du es erfahren überhaupt, als er gestorben ist? Ja, durch meinen Bekannten. Durch den Bekannten. Wie alt ist dein Freund geworden? Der ist genau, also der ist 60 geworden und ein paar Tage später ist er dann eingeschlafen. Wann war das Todesjahr? 2003. 2003. 6 Jahre gebraucht, das heißt 2009. Heute würdest du sagen, dass du es so einigermaßen verarbeitet hast. Ja, aber es hat eben sehr lange gedauert. Aber soll ich das sagen, bei mir war das eben, ja, weil ich den Abschied nicht hatte, ne? Klar. Also ich denke mal, es hat viel damit zu tun gehabt. Wie merkt man das, dass es nun verarbeitet ist? Ja, indem ich jetzt, also ich habe ständig von ihm erzählt, wirklich jahrelang, also bei jeder Gelegenheit und ja. Das hat jetzt etwas nachgelassen. Ja, das ist eigentlich jetzt. Das ist sogar weg. Das ist weg, ja. Könntest du ich erzähle auch heute noch von ihm, aber nicht mehr so, ne? Könntest du dir vorstellen, dich jetzt auch wieder neu zu verlieben? Nein, ich sag mal so, ich bin seitdem alleine, aber das hat nicht unbedingt mit ihm was zu tun, sondern erstens, ich fühle mich eigentlich auch wohl alleine. Aber wie gesagt, es hat nicht unbedingt damit was zu tun, das ist eben auch eben halt auch, weil ich ihn sehr geliebt habe, ne? Aber was du gerade am Anfang gesagt hast, stimmt natürlich, was du angedeutet hast, das sind, bei dir sind es 6 Jahre. Man muss geduldig sein. Das wollte ich auch sagen, ja. Weil sie auch sagt, sie ist alleine. Ich war im Prinzip in dem Sinn zwar nicht alleine, weil ich ja meine Kinder hatte, die jetzt erwachsen sind, deswegen spreche ich von hatte, die nicht mehr zu Hause wohnen. Aber man darf nicht aufgeben, man darf wirklich nicht aufgeben und viel reden. Vielleicht hat sie ja, weil sie ja sagt, sie war oder ist im Chor. Ja, das Reden, das Auseinandersetzen ist absolut wichtig. Was man, glaube ich, nicht machen kann, was Brigitte getan hat, ist, dass sie sich komplett verkapselt gar nicht mehr auf, sie mochte nicht mehr aufstehen, liegt viel im Bett und so. Das darf man nicht machen. Nee, auf keinen Fall. Bei jedem kann es anders sein. Der eine hat es vielleicht in einem Jahr geschafft, der andere in 6 Jahren. Das ist ein absolut individueller Prozess, der Trauerprozess. Ja, das stimmt. Mir tat es nur so leid. Und wenn man dann niemanden hat oder irgendwo, und ich konnte bei meinem Freund zum Beispiel die Anfangszeit zu jeder Tag- und Nachtstunde anrufen. Wenn ich es aus dem Bett geholt habe, das war völlig egal. Also das war überhaupt kein Thema. Also ich freue mich, dass es dir dann jetzt wieder besser geht. Und vielleicht ergeben sich ja doch irgendwelche Fügungen, dass nochmal eine neue Liebe ins Haus schneit. Vielleicht, man weiß es nicht. Das weiß man nicht. Ich würde jetzt nicht sagen, um Gottes Willen, aber ich... Du suchst wenn sich was ergibt, okay, wenn genau. Nicht, auch okay. Alles Liebe und alles Gute wünsche ich dir. Okay, danke. Ciao. Tolle Sendung. Dankeschön, tschüss. Ja, tschüss. In der Technik, Nami Strack, und morgen heißt unser Thema Plötzliches Ende meiner Karriere. Wenn ihr mir gerne davon erzählen wollt aus eurem Leben, dann macht das ab 0 Uhr und um 1 beginnt die Sendung. Bis dahin, tschüss.